Als wir dann im BDM waren, musste es ja rein. Ich brauchte zum Glück nicht an den Versammlungen teilzunehmen, weil wir die Bäckerei hatten. Das war ein kriegswichtiger Betrieb. Und dann bin ich nur hingegangen, wenn gesungen wurde oder wenn Osterhasen bemalt wurden. Und dann wurde aber gebastelt aus alten Garnrollen und aus wertlosem Material wurde Spielzeug hergestellt für die Leute mit Kindern, also kinderreiche Familien wurden sehr unterstützt.